Jetzt ist glücklich, darauf geb ich gern Brief und Siegel mit sein Mädel aus der Vorstadt, mein Freund, der Herr Giel. Und ich, Schnofel, darf ebenso glücklich auch sein als der Gatte der schönsten Frau von Erbsenstein. Und für Sie, Herr von Kautz, bleibt die Lehr von der Geschichte von dem Krug, der zum Brunnen geht, so lang, bis er bricht. Und wenn wir Ihnen gefallen haben, verehrteste heut, dann haben wir besondere Freude. Dann haben wir besondere Freude. Thank you.